SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. So haben wir es geschafft. Es ist Freitag oben. Endlich ist ein Wochenende und Zeit zum Entspannen, zum Gedanken ein bisschen freien Lauf lassen und vor allem für elektronische Musik. Und für das bin ich hier. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus. Ich bin der Mental X. Das ist Mental X Electronic. Das heisst, er hat 3 Stunden brandneue und exklusive Club-Tunes. Heute ziemlich verträumt, manchmal sogar ein bisschen melancholisch, aber immer energetisch, weil im Feature habe ich den Südfranzosen, genauer gesagt, kommt aus der Provence, nämlich der Raphael Serrato. Er hat eine neue Scheibe am Start, genauer gesagt eine ganze EP, und zwar auf dem Berliner Label Ein Musiker, und die stellt er heute jetzt oben exklusiv vor. In welche Richtung es geht, lasst euch mal überraschen. Da ist er inzwischen Shake-Klassiker, London Grammar mit Strong in Jota re-added. We'll be right back. Ja, so goes old school. Die letzten drei Wochen hat er ja den Titeltrack von seiner neuen EP vorgestellt, nämlich North EP, eben vom Finn, vom Jotto. Aber auf einer EP hat es meistens mehrere Tracks, deswegen keine EP, und das ist Age of Perfection. Sehr, sehr geil. Aber immer energetisch. Raphael Serrato heisst der sehr junge Herr aus dem südfranzösischen Aix-en-Provence. Wirklich ganz grosses Talent. Vor eineinhalb Jahren bin ich zum ersten Mal so auf ihn aufmerksam geworden. Und zwar auf dem spanischen Label Suara. Gerade zwei Wochen nach dem spanischen Release ist er dann beim Koletzki auf Stil vor Talent gelandet. Und so hat er in kürzester Zeit wirklich eine super faste und sehr, sehr steile Karriere gemacht. Und jetzt? Jetzt bringt er seine neue EP raus und genauer gesagt in drei Wochen auf dem Berliner Label Stil vor Talent. Vorher hast du gehört, Raphael Serrato mit Burner. Das ist ein weiterer Track, der jetzt läuft und der heisst Listo. Hintergrundinfos zum Raphael Serrato findest du online und zwar auf srf.ch/mentlix. Blisters on my soul. I got blisters on my soul. I've been walking for too long. Been looking for an answer to a question I don't know. I got blisters on my soul. I got blisters on my soul. I'm tainted, I'm wound. Can't go on with what I'm feeling. I am always told. I got blisters on my soul. I've been walking for too long. I'm looking for an answer to a question I don't know. I got blisters on my soul. We'll be right back. ziehen. Oder besser gesagt, ich kann gerne mal noch bezeichnen als Hitmaschine aus Sofia. Gut, da hat er im Moment wirklich einen Output, wo es einem wirklich trümmelig wird. Jede Woche bringt er anfangs einen Track raus und jeder sitzt auf seine Art und Weise. Das ist seine neueste Scheibe und sie heisst Relentless.

Sexappeal. Vorher hast du Underground Ticket aus Slowenien gehört. Und zwar mit Elive der Kosmonaut. Und da haben wir Casa Flava. Auch hinter diesem Projekt steckt wieder der Stan Kalev aus Bulgarien. Ja, eben, der hat ja schon anfangs null Jahr, zum Beispiel auf Plastic Fantastic. Das ist so eins von diesen britischen Tech House und Progressive House Labels gewesen. Seine Tracks released dann auf Bedrock, aber jeweils immer halt unter meinem alten Ego. Da wieder mal eins von seinen Altbekannten ist der Stan Kalev als Casa Flava. habe ich die heutige Episode Mental X Electronic genannt. Im Fokus steht der Raphael Serrato. Der kommt aus Südfrankreich und wenn man so ein bisschen seinen Sound anhört, wundert es einem nicht wirklich, weil gerade eben aus der Provence sind schon vor 5-6 Jahren so die ersten, sagen wir mal, Melodik-Techno-Gehversuche gekommen. Du kannst dich vielleicht noch an ein Label InLab erinnern, rings um David Prab und Willy Real. Natürlich kommt auch der Sepp Dash inzwischen aus Südfrankreich und eben der junge Herr hier, der Raphael Serrato. Seine kommende Scheibe kommt in 3 Wochen raus von Berliner Heimmusikleben. Und das ist der dritte Track des Oben und das ist Raphael Serrato mit Heaven. Weiter hat er heute jetzt oben noch Techno Sounds und zwar Synergy, so heisst das neue Album von der Techno-Legende aus New York, sprich mit Christian Smith. Das Album rausgegeben, 12 Tracks sind. Jeder hat mit einem anderen grossen Namen zusammengeschafft, unter anderem mit dem Harry Chuchu Romero. Das Resultat hörst du noch in den nächsten über 2 Stunden hier. Ich bin der Mentlix, schönes Wochenende. We'll be right back. Allerdings ist über sie nicht allzu viel bekannt, was aber ganz sicher schon fest steht. Die zwei sind gerade am Durchstarten. Und sie haben jetzt gerade in den letzten 3 Monaten 4-5 verschiedene Remixes rausgegeben und jeder sitzt eigentlich perfekt. Das ist ein Micro-Log-Remix für die Comedy East Cafe. Schiebe. Und als nächster Boss Axis, den kennen wir natürlich allerbestens. Auch vom Soles im Parkett-Label hat auch einen Remix am Start und den hörst du jetzt als zweite Essential Tune vom heutigen Oben. die besten Tracks vom brandneuen Einmusikalbum vorgestellt. Drei Stück an der Sattel habe ich gespielt und vor allen drei ist das inzwischen so mein absoluter Favorite, und zwar Nightingale ist das. Übrigens, ich kann das ganze Album empfehlen und bist die letzte Woche die Sendung verpasst, kannst du gratis downloaden. Gehst auf srf.ch/mentlix, dort findest du den Podcast und natürlich findest du die dreistündige Show auch zum gratis downloaden auf iTunes. Sommers, Technodöne, hypnotisch, sexy und extrem spacey. Der Track heisst interessanterweise Spaceless, aber naja, okay, gewisser Sarkasmus dürfte natürlich sein. Kommt von einem Südamerikaner, genauer gesagt vom Argentinier, vom Ezequiel Arias. Und released hat er das Ding brandneu, und zwar auf dem finnischen Label Replug, rings um das Ding. Virus Radio. 17. Jahr von der Queen zum Ritter geschlagen werden. Allein schon für seine Verdienste für die britische Dance Music. Der Sir Nick Warren ist das. Wurde jetzt auf die 60 zu, wurde als DJ immer noch super aktiv und, naja, einer halt von der bekanntesten britischen DJs überhaupt. Seine brandneue Scheibe, Savannah, heisst sie. Und es ist co-produziert worden von Trip Switch. Geil. We'll be right back. super sexy. Jetzt kommen wir wieder mal zu so einer Rubrik, nämlich ein Monster-Tune oder einfach SRF Virus Essential Tune. Ja, eigentlich ist ja nur eine Zeitfrage, bis Simon Barry seinen Platz auf Bedrock Music findet. Simon Barry, das ist ja niemand anders als der Art of Trance oder auch der Labelgründer und, naja, da. Ja, wie würde ich sagen, ist ein bisschen Initiant von der britischen Goa-Szene. Sein Label ist natürlich ganz klar Platypus und wegweisend gesehen, gerade in den 90er Jahren. Simon Barry hat sich jetzt mit Luke Brancaccio zusammen da ebenfalls wirklich so eine Ikone von den frühen 90er Jahren in Sachen britischer House-Music. Und das hier ist das Resultat. Simon Barry und Luke Brancaccio mit Oblivion brandneu auf dem John Digweed, seinem Bedrock-Label. Virus. Stroboskope, Nebel, irgendein Underground-Club, vielleicht ein Hive am 5 Uhr morgen. Die perfekte Scheibe. Aber bei Hive in 3 Wochen ist ja soweit. Und zwar die Leute vom Era, die sonst jeweils die Blumenparty im Frühling machen, jeweils um den 21. März herum, setzen das Jahr einen Bonus drauf und ich freue mich riesig. Und zwar endlich wieder mal mit dem Jesse J und dem Gogo Musik zu machen, aber mehr Infos kriegst du dann noch im Verlauf der nächsten paar Wochen auf meinem Facebook-Profil. Das ist der Alex Orion mit dem Navigator. fantastisches und vor allem sehr, sehr sommerliches, naja, schon fast sommerliches Wochenende steht uns bevor. Oder einfach klassisches, goldenes Herbstwochenende, oder? Und das Geilste ist ja, die nächsten 10 Tage soll es gerade so bleiben. Hoffen wir das einfach einmal. Und trotzdem wird es in der Nacht ziemlich kühl und darum können wir auch gepflegt in irgendwelche Clubs gehen. Was das Wochenende, genauer gesagt, morgens oben im Club Land Schweiz passiert, für das habe ich meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Möchtest du genau solche hypnotischen, bisschen Tech House, stellenweise bisschen Progressive House haben, kannst du natürlich morgens oben in den Hive Club. Dort ist nämlich der Saab. Der Saab hat extrem erfolgreiche Releases im Moment am Start. In allen Herren Ländern und vor allem auf allen relevanten Labels. Und er hat auch schon gerade mal einen Remix für den John Digg mitgemacht. Also der Typ ist ziemlich, ziemlich cool. Und wenn er schon wieder einmal in seiner Heimatstadt, sprich in Zürich, dann unbedingt mal gut auschecken. Saab, morgens oben mit Manuel Moreno im Hive Club. Möchtest du in Luzern im Ausgang? Dort kannst du einen Jojo haben. Leider unter anderem gerade auf Get Physical und Mobile wirklich ein Kilo Release am Start gehabt. Und in Basel haben wir natürlich den Nordstein Club morgens oben mit Kollektiv Ton, Strasser und Oskar Overmann. Das heisst, musikalisch so irgendwas zwischen House Music und Tech House Music. Gut, gegen die frühen Morgenstunden wird es natürlich dann sicher, hoffen wir zumindest, ein bisschen energetischer. Das hier, das ist schon ziemlich energetisch. Und zwar kommt es von Tim Roberts auf der Clinic Records. Absolutely relevant. Wird im Ruf also einfach terrible von der spanischen House-Szene wieder einmal gerecht. Naja, House. Techno, Acid, krankes Zeug einfach, aber richtig, richtig geil. Seine brandneue Scheibe, und zwar auf ein Syncopat, auch ein altehrwürdiges spanisches Label, und das Stück heisst Ghost in the Shell. We'll be right back. Es ist natürlich ganz klar an der Anlehnung vom neuen Mini-Album von Raphael Ferrato. Was wir hier haben, ist Synergy. Und zwar ist das, glaube ich, inzwischen 9. Studioalbum von der Techno-Legende aus New York, sprich Christian Smith. Übrigens, ist gebürtiger Deutscher, lebt aber zurzeit auf Mallorca und naja, ziemlich sich Buddelmodel. Offiziell gilt er als New Yorker DJ und Produzent, seit zumindest Wikipedia. Also, sein 8. oder 9. Studioalbum, das ist jetzt nicht ganz so klar. Das heisst Synergy, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Jeder von diesen 12 Tracks hat er mit einem befreundeten DJ-Kollegen produziert. Da haben wir so illustre Namen wie zum Beispiel Victor Hus, Alvetta oder der Anna dabei. Und was ich besonders interessant finde, das ist die Konstellation mit einer New York Garage House-Ikone, nämlich Harry Chuchu Romero. Und genau das hörst du jetzt. Christian Smith und Harry Romero mit Power of the Future. Mental X. Sounds so sexy. Thank you. diesen Track dann auch Acropolis genannt. So schnell sind 3 Stunden elektronische urbane Club Underground Sounds vorbei oder kurz einfach Mental X Electronic. Möchtest du wissen, was genau passiert ist? Eine Playlist findest du auf srf.ch/mentalx und in einer Stunde kannst du den heutigen Podcast, sprich die heutige Sendung schon gratis downloaden. srf.ch/mentalx, dort auf Sendungen klicken und dann einfach mit dem Cursor auf den Download-Button. Selbstverständlich bekommst du die komplette Show auch auf iTunes. Das würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag wieder hören. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hinter den Turntables im Studio momentan shaken und mit dir ins Wochenende fliegen. Komm gut auf Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.